Ja, hallo und herzlich willkommen zum 25. Cornelcast. Heute wieder einmal ein News-Podcast, nachdem wir in den letzten Wochen damit ja wieder ausgesetzt hatten in unserer Herbstpause. Mit dabei ist heute auch Christian. Toch. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit den News für diese Woche an. Da müssen wir zuerst mal eine schlechte Nachricht mitteilen. Und zwar hört unser Cornelcast-Moderator Basti offiziell auf. Er hat leider keine Zeit mehr, hier sich mit diesem Cornelcast zu beschäftigen. Und da müssen wir dann leider mitteilen, dass er in Zukunft nicht mehr mit dabei sein wird. Wir danken ihm auf jeden Fall für sein bisheriges Engagement beim Podcast aufnehmen. Und ja, Christian, wie findest du das denn, dass Basti jetzt nicht mehr mit dabei ist? Natürlich nicht so toll, also das war ja klar. Aber naja, der war jetzt auch nicht so lange dabei, dass ich da jetzt extrem nachtrauen müsste. Ich meine, wir hatten schon viele Freiwillige am Cornelcast und die richtig dauerhaft sind jetzt bloß wir beide fast erhalten geblieben. Und ja. Ja, wir sind da auch noch heftig am Plan wegen Cornelcast, soweit kann ich schon mal sagen. Dann muss ich noch ankündigen, dass wir jetzt einen offiziellen YouTube-Account haben. Genau wie bei Twitter und Facebook heißt der auch Conan News. Und ja, könnt ihr mal reinklicken, sind schon ein paar Videos da und kommen auch noch welche in Zukunft. Die werden dann auch vom Conancast gedreht. Ja, soweit dann zu den Conancast-technischen Sachen. Da würde ich sagen, fangen wir mal mit den News zu Detective Conan an. Und da fängt jetzt gleich Christian an mit den aktuellen Episoden. Ja, genau. Und zwar wird dran darum gebeten, weil ein langes Wochenende ansteht, dass sie zum Lotteriegeschäft geht, also sie will mit Conan zum Lotteriegeschäft und dann kommt, sagt eben Coquerin noch, ja, ihr könnt dann auch gleich noch meine Lose mitnehmen und so, und dann finden die halt im Geldbeutel von Coquerin irgendwie einen Gutschein von nicht einen Gutschein, sondern eine Rechnung von einem Juwelier über 50.000 Yen, also schon ein stattlicher Betrag, und fragen sich halt, was er da gekauft hat, und dann war das Ganze eben ein, also dann haben sie gedacht, das ist halt ein Geschenk für Eri, weil es ihr Geburtstag ansteht. Und da haben sie sich natürlich voll gefreut, dass das Ran natürlich hat sich da viele Hoffnungen wieder gemacht, dass Coquerin ihr was Tolles schenkt. Naja. Und ja, dann kommt nämlich das Opening Summertime Gone. Und da merkt man schon, also das fand ich jetzt erst, mir jetzt erst aufgefallen dann wieder, ah, das ist ja draußen ziemlich kalt, da passt das Opening natürlich, Summertime Gun, und, also, weil es geht ja mittlerweile auf den Minusgrade wieder zu, und dann passt das, gefällt es mir jetzt schon mittlerweile besser, und, ja, auf jeden Fall, Ran gewinnt dann zufällig noch, also an so einem Lotteriestand, gewinnt die dann eben noch ein Hotelwochenende mit luxuriösen Abendessen und so weiter. Auf jeden Fall voll toll. Hat sich voll gefreut. Und dann lädt sie natürlich Eri ein und Coquerin eben. Und da an dem Tag Eris Geburtstag ist, war das natürlich der perfekte Plan, die beiden wieder ein bisschen näher zusammenzubringen. Und das ist natürlich einer der vielen Versuche von Ran. Und dann endet es auf jeden Fall Eri ist dann im Hotelzimmer und die hatte halt erst keine Zeit, weil sie angeblichen Klienten hat, und als sie das mit dem Geschenk gehört hat von Ran, hat sie dann irgendwie doch Zeit gehabt und ihren Klientengespräch dann doch in die Nähe von dem Hotel verlegt, und aber dann kam irgendwie die betrunkene Klientin rein ins Hotelzimmer und hat sich da irgendwie erstmal hingelegt. Und dann war eben das Abendessen mit Coquerin und Eri und Conan und Ran. Aber das Ganze lief nicht so toll. Coquerin hat sich so verhalten wie in allen bisherigen Treffen mit Eri. Also nicht gerade vorbildlich und kein Interesse an Eri. Die haben sich nicht die waren nicht so glücklich, dass sie zusammen am Tisch saßen. Und ja, schade. Aber dann als Eri wieder in ihr Zimmer gegangen ist, dann lag da eine Leiche, also da lag ihre Klientin tot. Und dann kam die Polizei und ein paar Verdächtige saßen schon, also Verdächtige waren schon anwesend. Und ja, dann ging halt eben der Fall los, und ob jetzt Und ob Kokoron und Eri noch zueinander finden oder ob Kokoron noch das Geschenk rausholt, das erfahrt ihr, wenn ihr den die Episoden schaut oder den Manga lest. Und ja, ich denke mal, das war schon genug erzählt von dem Fall. Dann, und ich würde jetzt, also wir bewerten das Ganze immer mit Detective Boys Abzeichen, und da das ganze Story relevant ist und schon auf die Beziehung eingegangen wird, sehe ich jetzt den Fall nicht so als den Bewertungskriterium an, weil, und ja, und deswegen würde ich 4 Detective Boys Abzeichen geben, weil das Ganze irgendwie schon die Beziehung noch ein bisschen weiter schildert. Und ihr wisst ja noch nicht das Ende, wie es ausgeht, und ja, aber das ist sehenswert auf jeden Fall, also 4 von 5 Detective Boys Abzeichen. Ja, da kann Und ich nur zustimmen. okay. Okay, alles klar, dann mache ich mit der Episode 591 weiter. Das ist ein Filler, und da geht es um eben einen Designer von Aquarien. Also, und der Detective Boys und Agatha sind auf dem Weg zu einem berühmten Designer von Aquarien, wie bereits gesagt, und wollen sich eben da berühmte Aquarien anschauen. Also, Imura hieß dieser berühmte Designer, und mit dem hat sich eben Agatha verabredet, aber war nicht. Also er hat nicht gehört. Und ja, das war. Und dann kam eben zu. Also da als Conan-Fan, da ist man natürlich dann total misstrauisch, und vor allem beim Spoiler, wenn derjenige nicht aufmacht. Und jetzt habe ich schon gedacht, beim Türaufmachen kommt gleich die Leiche entgegengeflogen oder sowas. Also das ist ja ein Filler, und da kann man sich schon einiges vorstellen. Und ja, aber dann war es erstmal doch ein bisschen ruhig. Da war der Assistent eben da, und dann hat er aufgemacht und eben die Aquarien ein bisschen gezeigt, und das war eben, also die waren echt angetan von den Aquarien und den Fischen und so weiter, weil es eine große Sammlung war, und es war echt super. Und dann war eben auch noch was total Verdächtiges, also dieser Assistent hat dann eben noch Schokolade gezückt und den Detective Boy gesagt, die sollen erst ihre Hände waschen und dann kriegen sie die Schokolade eben, weil also von Essen Hände waschen ist klar, ne? Und dann war eben ein Bad, also in dem Bad, wo sie Hände waschen, in der Badewanne lag dann eben dieser Imura tot. Und ja, also bei der Anzahl an Verdächtigen bis jetzt kommt da fast nur einer in Frage, ne? Dieser Assistent. Also da muss ich gar keine Anspielung machen, braucht gar nicht. Also, und dann kam eben die Polizei, und dann haben wir eben diesen Trick entlarvt, und weil er hatte natürlich wieder ein wasserdichtes Alibi, wie klar, ne? Und Conan war am Ende eben. Ein wasserdichtes. Genau. Also, in Conans Aufgabe war dann einfach, dieses Alibi zu entlarven, und das Ganze hat dann gepasst schon. Also, es war nicht überraschend, das Ende. Und da das natürlich so. Also, das mit den Aquarien fand ich schon toll, dass es eben mal irgendwie ein bisschen anderes ist, aber dieser Fall tut natürlich alte Muster von den Filler-Machern wieder, also deshalb stampft genau in die Schuhe. Nach 5 bis 10 Minuten ist die Leiche entdeckt, und dann der restliche Zeit wird der simple Fall gelöst. Also ich finde das einfach nur langweilig, diese Masche, und ich finde es jetzt nur 2 Sterne, also 2 Detective Boys Abzeichen finde ich es wert eigentlich. Okay, dann erklärt euch Philipp, was jetzt in den nächsten Episoden auf euch wartet. Genau, und zwar lief diesen Samstag schon die neueste Episode über nicht Ran, Sonoko, die auf dem Torinoichi-Festival ist in Tokio, zusammen mit Ran und Conan. Und da gibt es dann einen, ja, Handtaschendieb macht die Runde und klaut dann eben auch Sonoko die Handtasche. Und da wird später eine Person ermordet aufgefunden. Also dieser Fall, der wird dann noch über 2 Wochenenden jetzt euch begleiten. Und danach gibt es dann wieder das alljährliche, die 2 Mystery-Filler, wo es wieder eine Entführung geben wird. Die kommen dann beide im Oktober, nein, im November. Und ja, da werden wir euch dann auf jeden Fall noch genauer darüber informieren, was dann mit diesen beiden Fillern und den beiden Fällen, die ja auch in Band 68 abgedruckt sein werden, passieren wird. Ja, und dann mache ich jetzt gleich mal weiter mit den aktuellen Kapiteln aus Japan. Da gibt es dann natürlich, nachdem wir im letzten News-Podcast schon mal die ersten Kapitel zu dem aktuellen Fall in London besprochen haben, geht es dann natürlich weiter mit den Kapiteln ab 750. Und da geht es auch gleich mal ganz unspektakulär weiter. Denn es gibt ein langes Tennismatch, das sich über zwei Kapitel erstreckt. Kapitel 750 und 751. Deswegen gebe ich den beiden auch nur einen Stern oder ein Detective-Voice-Abzeichen. Jetzt hast du mich angesteckt. Ja, das ist einfach nur ein Tennismatch und mit wenig Handlung zwischendrin. Also da hätte man das alles zusammenfassen können. Dann 752, da wird dann der Täter gefangen. Der Täter, Hades Zabrara, wie das dann passiert und wer dann noch einen Auftritt hat, da tauchen nämlich zwei alte Bekannte auf, die le den letzten Auftritt vor 4 Jahren hatten. Na, Christian. Und es gibt noch ein spezielles Ereignis zwischen Ran und Shinichi, was ich hier aber nicht weiter ausführen will. Wenn ihr euch das interessiert, dann lest das Kapitel selber oder wartet, bis es in Deutschland rauskommt. Das dürfte in so vielleicht einem halben oder dreiviertel Jahr sein. Dem Kapitel 752 gebe ich 3 Sterne oder ach, 3 Detective-Voice-Abzeichen, weil es einfach, ja, es ist gelungener Abschluss, würde ich sagen, aber auch nicht besser als nicht das beste Kapitel, was man sich wünschen kann. Ja, dann geht's weiter mit einem neuen Fall. Endlich mal wieder nachdem der letzte Fall ja schon 10 Kapitel groß war, geht es jetzt weiter mit Kapitel 753. Da tauchen dann gleich mal die Detective Boys auf und es gibt ein Erdbeben, nachdem die in einem Gebäude ja, Verstecken spielen, wo Conan natürlich die anderen sucht und dann auch alle findet. Nur Genta fehlt dann eben noch und der hat dann zwei Menschen dabei beobachtet, wie sie 252 an die Wand klopfen, also in so, ja, in diesem Rhythmus dran klopfen, was das japanische in einem Film das Signal für Hilfe war. Und ja, als sie den so der Spur danach gehen, dann finden die zwei Leute und aber 3 Lunchpakete, und das macht es ganz natürlich verdächtig, dass da noch eine weitere Person ist, die dann bei diesem Erdbeben verschüttet wurde. Ja, und jetzt geht es dann in den nächsten Kapiteln wo darum, diese Person halt zu finden. Und ja. Und wie fandest du den Fall mit den Detective Boys so? Weil ich bin eigentlich schon relativ Fan von diesen Detective Boys Fällen. Also ich bin jetzt kein direkter Fan von den Detective Boys und halte das auch wieder für einen typischen Filler-Fall, nachdem es wieder so einen langen Fall gab. Ich finde es aber gut, dass neue Aspekte mit dabei sind, zum Beispiel wie das Erdbeben oder eben, dass es jetzt eine Entführung gab bei diesem Erdbeben eben. Ja, für mich ist es wieder mal so ein richtiger Fall, wo man auch mal abschalten kann, nachdem der letzte Fall ja etwas länger war in London, gibt es jetzt wieder mal so richtig einen, wo man nicht so wirklich nachdenken muss und wo sich das Ganze alles schon so offensichtlich für einen sich hinlegt. Also ich hoffe mal, dass es dann nach diesem Fall wieder etwas spannender zugeht und es wieder so einen langen Fall gibt. Vielleicht über die Organisation mal mit 10 Kapiteln oder so. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Aber insgesamt finde ich den Fall schon ganz gut und gebe ihm auch dann 4 Detective-Boys-Abzeichen. Ja. Da kann ich mich auf die Anime-Umsetzung richtig freuen. Ja, die wird dann ja wie gewohnt vielleicht in etwa einem Jahr sein. Da könnt ihr euch dann den Anime auch angucken, wenn ihr nicht so die Manga-Fans seid. Das wird dann ja auch wieder Band 72 sein. Der kommt ja auch wieder in einigen Monaten hier bei uns raus. Ja, dann würde ich sagen, was ist auch für diesen Conan Cast hier heute? Outro gibt's heute nicht. Ist ja nur News-Podcast. Halten uns diesmal kurz. Und dann würde ich sagen, ja, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Jo, bis zum nächsten Mal.